Telekom Fernsprecher Hasenheide Ecke Jahnstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild eines Nagelstudios mit der Aufschrift ca. 150 Meter links sowie der Aushang der evangelischen Melanchthon-Gemeinde Berlin, Gottesdienst, Bibelstunde, Frauentreff und vieles mehr. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.